Was fällt Ihnen ein bei 40 Jahre Bundesrepublik Deutschland? Ich kann somit in dieser Stunde dem deutschen Volk die größte Vollzugsmeldung meines Lebens abstatten als Führer. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Ich habe mich so an dich gewöhnt. Ich habe mich so an dich gewöhnt. An die Art, wie du beim Küssen deine Augen schließt und mir dennoch ach so tief in meine Seele siehst. Ich hab mich so an dich gewöhnt, hab mich so sehr an dich gewöhnt. Wenn du lachst, dann lach ich mit, was kann ich weiter tun? Wenn du weinst, dann ist die Welt für mich vorbei. Wenn du müde bist, dann fühl auch ich, ich muss mal ruhen. Wenn ich denk, dann denk ich immer für uns zwei. Ich hab mich so an dich gewöhnt. Ich hab mich so an dich gewöhnt. Ja, guten Abend, hier ist der Kunstrausch wie immer am Dienstagabend um 21 Uhr. Heute 40 Jahre BRD, 40 Jahre Schlager. Am Mikrofon begrüßen euch Volker Heise und Volker Gunske. Heute ist der 23. Mai. Vor genau 40 Jahren wurde das Grundgeschwätz aus dem Bundestag entlassen und darum wird an diesem Datum immer noch der Bundespräsident gewählt. Das gilt bis heute als die offizielle Geburtsstunde der BRD. Zur BRD fällt uns sowieso gleich gar nichts mehr ein. Aber wozu gibt es Schlagersänger, die mit ihren Melodien die Befindlichkeiten der Menschen auf das anrührende Lied gebracht haben? Der Schlager, so wie er ist aus der Post-Nazi-Republik nicht wegzudenken. Freddie Quinn, Rudi Schurike, Peter Alexander, Katharina Valente, Manuela Drafi, Deutscher oder Michael Holm gehören ebenso zur Innenausstattung der BRD wie Adenauer, Strauß oder Globke. Gerade hörten wir Bully Buhan mit Ich hab mich so an dich gewöhnt. Ein Lied, aus dem die ganze Trauer über den Führerverlust spricht, verpackt in harmlose Liebeslyrik. Auch in vielen anderen Liedern wurde versteckt gearbeitet. Der Undercover-Sänger war geboren. Die Botschaften mit doppeltem Boden trafen auf aufnahmewillige Ohren. In der Beziehung zwischen den Geschlechtern drückte sich das Empfinden des Volkes aus. Dort, wo von der Liebe gesungen wurde, meinten sie etwas ganz anderes. Zum Beispiel Bruce Lowe, und der singt jetzt von der großen Orientierungslosigkeit, nachdem der Führer und all das nicht mehr waren. So viel Wind und keine Segel, so viel Durst und keinen Gin. Und die Wolken hoch am Himmel wandern all zur Heimat hin. Und die Wolken hoch am Himmel wandern all zur Heimat hin. Das Volk liegt am Boden, aber schon keimen erste Hoffnungspflanzen. Denn wenn die Nacht am tiefsten, dann ist der Tag am nächsten. Nach dem Regen der Niederlage wird alles wieder gut. Die Sonne sollte bald wieder scheinen. Wir hören Detlef Leis und dann Willi Höhne, beide Lieder aus dem Jahre 1951. Für dich die Welt mal trübe aus, gibt's kaum eine Hoffnung mehr. Bist mit deinem Schmerz allein zu Haus, dann nimm es nur nicht zu schwer. ist vielleicht dein Schatz mal bös mit dir, will dich nimmer wiedersehen. Meint er's doch nicht so und glaube mir, das wird auch vorübergehen. Es wird ja alles wieder gut, nur ein kleines bisschen Mut lässt das Glück dich auch manchmal allein. Es wird ja immer wieder Mai, auch dein Kummer geht vorbei und du brauchst nicht mehr traurig zu sein. Auf Regen folgt Sonne, auf Weinen wird gelacht. Nach traurig Gesicht wird er freundlichst gemacht. Das ist so, das ist so. Und bleibt so, und bleibt so, mein Schätzle, das ist der ewige Lauf der Welt. Auf den Regen scheint die Sonne, nach dem Weinen wird gelacht. Du, lu, le, ru, ru, ru, le, ru, ru. 1952 ist vielen die Hoffnung auf die Rückkehr des deutschen Paradieses schon zur Gewissheit geworden. Immerhin gab es den Überkanzler Adenauer und Rudi Schuricke, der mit der Capri-Sonne sang folgerichtig vom großen, baldigen Wiedersehen. Verstehen, hab ich dich gar zu gern bei mir. Leider musst du schon gehen, ein Wort zum Abschied sag ich dir. Auf Wiedersehen, bleib nicht so lange fort, denn ohne dich ist's halb so schön. Darauf hast du mein Wort. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, das eine Glaube mir. Nachher wird es nochmal so schön, das Wiedersehen mit dir. Wir können's oft nicht zeigen, was unser Herz verschwiegen spricht, muss dann der Mund auch schweigen. Sag doch das Herz, vergiss mich nicht. Auf Wiedersehen und beim nächsten Mal soll es nochmal so schön werden. Das sagten sich wohl auch die ehemaligen Manager der IG Farben und verdreifachten sich, damit es gleich dreimal so schön wird. 1953 wurde aus der IG Farben das deutsche Chemie-Dreier-Gestirn, Dreier-Pack, Höchst, Bayer und BSF. Doch bevor es soweit war, bevor alles nochmal so schön war, gab es vor allem ein Gefühl, das der Heimatlosigkeit. Schon zum Ende des Zweiten Weltkrieges hat es sich mit La Paloma angekündigt. La Paloma kann man nur in seiner Doppeldeutigkeit vollends begreifen. Noch Lanzerlied mit dem Willen zur Eroberung und schon das Gefühl des Heimat- und Wertverlustes. Seemann, deine Braut ist die See, nur ihr allein kannst du treu sein. Die deutsche Heimat, der doch auf immer und ewig die Treue gelten sollte, ist in diesen Zeilen schon längst untergegangen. Und genau, den hören wir jetzt, Hans Albert, 1944 in einem Keutner-Film Große Freiheit Nummer 7 mit La Paloma. Seemannsbraut ist die See und nur ihr kann er treu sein. Wenn der Sturm in sein Lied singt, dann winkt mir der großen Freiheit Glück. Wie blau ist das Meer, wie groß kann der Himmel sein? Ich schau hoch vom Maskop weit in die Welt hinein. Nach vorn geht mein Blick zurück, darf kein Seemann schauen. Kap Horn liegt auf Lee, jetzt heißt es auf Gott vertrauen. Seemann, gib Acht, denn strahlt auch als Gruß des Friedens. Hell in die Nacht das leuchtende Kreuz des Südens. Schroff ist das Riff und schnell geht ein Schiff zugrunde. Rios beträgt jedem von uns die Stunde, auf Matrosen nur her. Einmal muss es vorbei sein, einmal holt uns die See und das Meer, gibt keinen von uns zurück. Seemannsbraut ist die See. Ihr kann er treu sein, wenn das Vorwind sein Lied singt, dann winkt mir der großen Freiheit Glück. Ja, wir schunkeln hier schon im Studio. Heimat und Orientierungslosigkeit, ein Gefühl, das die Westdeutschen noch lange behalten sollten. Sei es die Existenz der Geworfenheit bei Heidegger in den 1949 erschienenen Holzwegen oder populärer in Freddys Nummer 1 Hit von 1957, Heimatlos. End- und gleichzeitig Höhepunkt der Heimatlosigkeit. Naja, Endpunkt nicht, das ging ja jetzt dann weiter in den 80ern. Gut, aber nach dem End- und Höhepunkt in den 50er Jahren verfestigte sich die Westbindung zunehmend, wie wir dann aber noch sehen werden, und damit kommt auch eine neue Heimat, aber erstmal Freddy. Heimatlos sind viele auf der Welt. Heimatlos und einsam wie ich. Überall verdiene ich mein Geld, doch es wartet keiner auf mich. Keine Freunde, keine Liebe, keiner denkt an mich das ganze Jahr. Keine Freunde, keine Liebe, wie es früher einmal war. Ja, wer keine Heimat hat, der muss sich eine suchen, der muss auf Reisen gehen. Irgendwo muss doch ein Platz sein, auf den man gehört. Ruhelos sucht der Deutsche seinen Platz in der Welt, wobei er die alte Kolonialismusparole vom Platz an der Sonne unerbittlich beherzigt. Unverbesserlich wie er ist, das wurde auch später in einer Fernsehshow thematisiert, reist der Deutsche zuerst in den Grenzen des noch erreichbaren Großdeutschen Reiches. Hits von damals: Die Fischerin vom Bodensee 1951, Du bist die Rose vom Wörthersee 1953, Heide Röslein 1954 oder Das Echo vom Königssee 1956. Erinnert sei auch an die vielen Heimatfilme. Grün ist die Heide, Förster Christel, Geierwaldi oder Schwarzwaldmädel. Kein Zweifel. Zuerst wurde das Alpengebiet zurückerobert. Fischerin vom Bodensee ist eine schöne Maid, juhe, ist eine schöne Maid, juhe. Die Fischerin vom Bodensee fährt sie auf den See hinaus, dann legt sie ihre Netze aus. Schon ist ein junges Fischlein drin im Netz der schönen Fischerin. Und wenn im Schiff die Nebel steigen, die Nixen tanzen, nur Reigen. Die Frösche machen Musik dazu, die Wellen flüstern sich ganz heimlich zu. Almenrausch und Enzian haben's vielen angetan, und das schöne Edelweiß liebt dann jeder heiß. Doch viel schöner als die drei ist ganz ohne Schmeichelei eine Alpenkönigin tief in Kärnten drin. Auf dem Wasser schwimmt sie hier, und wer sie sieht, der sagt zu ihr: Du bist die Rose vom Werthersee. Holly, holly, holly, holly, holly, holly. Wenn mich die kleinen Schiffe tragen hinüber nach St. Bartholomew, dann muss ich stets das Echo fragen, das Echo vom Königssee. Ich frag das Echo immer wieder, ob mich mein Schatz noch immer mag. Da schallt es aus den Bergen wieder: Er liebt dich wie am ersten Tag. Doch bald hielt es den heimatlosen Deutschen nicht mehr am Wörthersee, nicht mehr im eigenen Sprachraum. Groß will er's haben, Österreich, das alte Anschlussgebiet, wurde zu klein. Was lag näher als Italien? Drei Gründe sprachen dafür. Erstens, vom ehemaligen Verbündeten erwartete man mehr Verständnis. Zweitens, wollte man gleichzeitig touristische Rache für den begangenen Treueverrat üben. Drittens, war der Sonne- und Strand-SS-Tourismus ohne Zweifel die Fortsetzung des Krieges mit Neckermann-Mitteln. Schurecke sang mit seinen Capri-Fischern schon 1949 den zu Touristen gewordenen Landsmann aus der Seele. Voll entfalten konnte sich das gewendete Fernweh aber erst 1956. Drei Italienlieder landen in diesem Jahr unter den Top-Hits. Da sich die Italienwelle bis in die 60er hielt, hören wir nun ein übergreifendes Italo-Medley. Komm ein bisschen nach Italia und Arrivederci Roma aus dem Jahre 1956 und Ciao Ciao Bambino von 1960. Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer, und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise wär. Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit, weil sich das lohnt, denn am Tag scheint dort die Sonne und am Abend scheint der Mond. Aber dann, zeigt ein richtiger Italiener, was er kann. Aber dann fängt beim Sternenschein die Serenade an. Oh, der muss dich lieben. Viele Dichter haben dich beschrieben. Doch nur wer dich kennt, kann meine Sehnsucht auch verstehen. Arrivederci Roma, leb wohl, auf Wiedersehen. Doch ich geh nicht fort für alle Zeiten, überall soll mich dein Bild begleiten. Bald ist wieder Frühling, dann werd ich dich wiedersehen. Im Schein einer alten Laterne, von uralten Bäumen umsäumt, da sah ich ein Pärchen, sie träumten das Märchen vom Glück, das schon mancher erträumt. Das Mädchen, es kam aus Verona und er war im Norden zu Haus. Sie sprachen von Abschied, von längerer Trennung und doch war noch alles... Dass nach Italien Spanien als nächstes Traumland der Deutschen besungen wird, bestätigt nur die These, dass sich der Deutsche am liebsten dort aufhält, wo ihn die Vergangenheit mit offenen Armen empfängt. Da musste sich Franco Spanien anbieten als der letzte faschistische Hort Europas. Denn dort scheint er bekanntlich die Sonne bei Tag und Nacht und außerdem versucht sich jetzt Katharina Valente im Spanischen. Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni se quiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar a tus labios quisiera. Malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor. Spanien-Sehnsucht brach zeitverzögert auch bei der deutschen Nationalmannschaft aus. Im Jahr 1982 zur Weltmeisterschaft fuhr man auf die Iberische Halbinsel mit einem Lied im Gepäck und auf Platte, das schon von der Legion Condor gern in der Etappe gesungen wurde. E viva España. Noch heute werden ja auch die ins Ausland verkauften Spieler gerne Legionäre genannt. Doch zurück in die 50er. Die Deutschen waren nicht nur Heimat, sondern auch vaterlos. Denn die Männer waren entweder auf dem Feld der Ehre umgenietet worden oder nach Sibirien verpackt. Rita Votava sang 1953 ihrem verloren gegangenen Vater hinterher. Die Väter antworteten 1956 durch Freddy mit Heimweh. Ein Lied direkt aus der Taiga. Er war ein schöner Mann.

Die musikalische Form der beiden Lieder deutet aber auch auf eine Abkehr von deutschen Themen und eine Hinwendung zum Westen, auch und gerade in militärischer Hinsicht. Seit 1955 gibt es wieder Soldaten in Westdeutschland, die diesmal aber auf der richtigen, also Gewinnerseite, stehen wollen. Der Präsentiermarsch hat darum ausgedient. 1958 pfeift das Heer, so wie es der Amerikaner tut, nämlich den River Kwai Marsch, der absolute Megahit des Jahres 1958. Unter F.J. Strauß als Verteidigungsminister und dem River Kwai auf den Lippen richtig losmarschiert werden konnten, mussten die alten und erfahrenen Lenzer in die Republik heimgeholt werden. 1958 ist das Jahr der Heimkehrerverarbeitung in den Hitparaden. Star dieses Metiers ist Freddie Quinn. Hören wir von ihm nun den Legionär, dann der lachende Vagabund von Fred Bertelmann und zum Schluss des Heimkehrer-Medleys Endlos sind die Straßen von den Teddys. Der Weg nach Haus ist schwer für einen Legionär und viele sehen die Heimat niemals mehr. Ist die Erde, fremd der Himmel, fremd sind die Reden, fremd die Lieder, fremd sind die Herzen und keine schlägt für ihn. Das kann nur ich erleben, ich bin ein Vagabund. Selbst für die Fürsten soll's den grauen Alltag geben, meine Welt ist bunt, meine Welt ist bunt. Endlos ist die Sehnsucht, die Heimat ist so weit. Zu Hause sein, wo man singt, ja, wo man singt die alten Lieder, da bin ich nicht so allein. Liebe Heimat. Heimat, dich möchte ich wiedersehen. Einmal nur einmal wieder. Die Bundeswehr ist aufgebaut, die atomare Bewaffnung von einer Mehrheit im Bundestag gebilligt, die Kriegsgefangenen zu Hause, kurz. Ende der 50er hat sich die Lage normalisiert. Auf Regen folgte tatsächlich die Sonne in Form des Wirtschaftswunders, der produktiven Umsetzung der Trauer über die Niederlage in bleibende Werte. Doch. Doch, doch, doch, am Horizont drohen schon 1960 Gefahren im Gebälk der formierten Gesellschaft. Während die satten, fetten Durchschnittsdeutschen verdauend und rülpsend um ihren Nierentisch sitzen und nichts Böses ahnen, singt Katharina Valente von der kommenden Erschütterung der Werte. Am Strand von Florida ging sie spazieren und was sie trug, hätte keinen gestört. Nur eine einsame, pieke, feine Lady fiel bald in Ohnmacht und war sehr empört. 8, 9, 10, na, was gab's denn da zu sehen? Es war ihr Itzi Bitsi Dini Wini Honolulu Strand Bikini. Er war schick und er war so modern. Ihr Itzi Bitsi Dini Wini Honolulu Strand Bikini. Ja, der gefiel ganz besonders dem Herrn. 1, 2, 3, na, was ist denn schon dabei? Bau, bau, bau. Die Caballeros am Copacabana, die rannten ihr immerzu hinterher. Da lief sie weg und vor Schreck gleich ins Wasser. Dabei ertrank sie beinahe noch im Meer. 8, 9, 10, na, was gab's denn da zu sehen? Es war ihr Itzi Bitsi Dini Wini Honolulu Strand Bikini. Er war schick und er war so modern. Ihr Itzi Bitsi Dini Wini Honolulu Strand Bikini. Ja, der gefiel ganz besonders dem Herrn. 1, 2, 3, na, was ist denn schon dabei? Ja, in Venedig war gerade Biennale. Ein Fotograf, der hielt sie für einen Star. Doch in der Zeitung stand später zu lesen, dass der Bikini nur schuld daran war. 8, 9, 10, na, was gab's denn da zu sehen? Es war ihr Itzi Bitsi Dini Wini Honolulu Strand Bikini. Er war schick und er war so modern. Ihr Itzi Bitsi Dini Wini Honolulu Strand Bikini. Ja, der gefiel ganz besonders dem Herrn. Und da zog sie den Bikini, den sie nirgends tragen kann. Ganz alleine zu Hause in der Badewanne an. Ja, und das singt sie auch noch in fast englischer Sprache. Die Angst vor dem Umsturz der Werte findet ihren endgültigen Ausdruck 1965 als Drafi Deutscher, der Mann mit dem richtigen Nachnamen Marmor, Stein und Eisenbrechen sieht. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, dam, dam, dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, dam, dam, dam. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Kann ich einmal nicht bei dir sein, dam, dam, dam, dam. Denk daran, du bist nicht allein, dam, dam, dam, dam. Liebe dich, alles. schau ich, dann sagt er dir, dam, dam, dam, dam. Ja, mit dem Lied legt Drafi Deutscher vor, was andere ihm nachmachen werden. Den tektonischen Beben der Gesellschaft kann man nur über eine Zweierbeziehung entkommen. Andere sind dümmer. Freddy sucht zu retten, was verloren ist, und singt von den anderen, den Langhaarigen, die alles kaputt machen wollen. 1968 nimmt er für den NPD-Parteitag übrigens eine Single auf mit dem Titel Wir, wo er gegen die APO mutig ansingt. Und Heinche beschwört im gleichen Jahr, mitten im Generationskonflikt der Republik, die heile Welt der Familie. Dass er mit den Liedern Mama, Du sollst nicht weinen und Haichi Bumbaichi 1968 drei Hits landet, die unter die ersten vier des Jahres kommen, deutet auf die Sehnsucht nach dem Kid in der Familie, der von der APO geklaut wurde. Aber das sind nur Rückzugsgefechte. Die Modernisierung der Gesellschaft, auch im Schlager, ist unabwendbar. Eine neue Schlagergeneration sucht ihre Melodie. Michael Holm, Katja Epstein, Peter Maffay heißen die kommenden Namen. Gerade Michael Holm bringt das Lebensgefühl der APO auf den Punkt. Er singt gegen jede Konvention, barfuß im Regen, und wird zum Propagandisten der freien Liebe. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment, und darum tauchen immer wieder neue Frauennamen in seinen Texten auf. Sandy, Sandy, Sandy, dein Kuss ist süß wie Candy. Candy, Candy, du warst so lieb zu mir. Doch du bist nicht mehr hier. Oh, oh, oh, Sandy, Sandy, Sandy, du bist so süß wie Candy. Candy, Candy, das Warten ist so schwer. Deine Wiederkehr. Mary, Mary, ich denke an Mary. Sie war jung und sie war wunderschön. Und ich wünsch mir in all meinen Träumen, dass wir beide morgen uns wiedersehen. Mary, Mary, ich denke an Mary. Ihren Namen vergesse ich nie. Tanzen wir zu zweien und wir tanzen und tanzen und tanzen. Süß ist ein Kuss, ein Hauch von Sonnenschein, und wir küssen und küssen und küssen. Leute gehen vorbei, sie drehen sich alle um, und wir singen und singen und singen. Barfuß im Regen, glücklich wie noch nie, und wir tanzen und tanzen und tanzen. Vor Liebe bei Sonnenschein und Regen. Heiß, die Herzen so heiß, vor Liebe, die wir uns heute geben. Unsterblich aber machte Michael Holm ein Lied, Mendocino. Hier fließt alles Neue zusammen. Die Freiheit auf der Straße, Trampen, Autos, Sex, unbekannte Schönheiten, die Suche nach dem Glück meist vergeblich, das kennt man von Hermann Hesse, und die Melodie der Freiheit, getragen von der besten Schweineorgel dieses Jahrhunderts. Auf der Straße nach San Fernando, da stand ein Mädchen wartend in der heißen Sonne. Ich hielt an und fragte wohin. Sie sagte, bitte nimm mich mit nach Mendocino. Ich sah ihre Lippen, ich sah ihre Augen, die Haare gehalten von zwei goldenen Spangen. Sagte, sie will mich gern wiedersehen, doch dann vergaß ich leider ihren Namen. Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino. An jeder Tür klopf ich an, doch keiner kennt mein Girl in Mendocino. Bleiben ungeträumt und tausend Küsse kann ich dir nicht schenken. Ich gebe nicht auf und suche nach ihr in der heißen Sonne von Mendocino. Ja, hier im Studio freuen sich alle und denken ganz schön an die Pubertät zurück. Unverblümt bringt aber erst Peter Maffay das Recht der Jugend auf Sex zum Ausdruck. Ich war 16 und sie war 32, heißt es in der männlichen Entjungferungsfantasie der 70er. Peter Maffay mit seinem unvergessenen Hit Und es war Sommer, musikalisch begleitet diesmal nicht von einer Schweineorgel, sondern der Qualgitarre, die jede Jugendseele zerriss. Und wir werden sie ganz bis zum Schluss ausspielen, bis dass die rote Sonne aufgeht und er seine Unschuld verloren hat. Ein Mann geworden ist er wohl. Es war ein schöner Tag, der letzte im August. Die Sonne brannte so, als hätte sie's gewusst. Die Luft war flirrend heiß und um allein zu sein, sagte ich den anderen, ich hab heut keine Zeit. Da traf ich sie und sah in ihre Augen, und irgendwie hatte ich das Gefühl, als winkte sie mir zu und schien zu sagen, komm, setz dich zu mir. Ich war 16 und sie 31. Und über Liebe wusste ich nicht viel. Sie wusste alles und sie ließ mich spüren. Ich ich war kein Kind mehr. Und es war Sommer. Sie gab sich so, als sei ich überhaupt nicht da. Und um die Schultern trug sie nur ihr langes Haar. Ich war verlegen und ich wusste nicht wohin. Mit meinem Blick, der wie gefesselt an ihr hing. Ich kann verstehen, hörte ich sie sagen. Nur weil du jung bist, tust du nicht, was du fühlst. Doch bleib bei mir, bis die Sonne rot wird. Dann wirst du sehen. Wir gingen beide hinunter an den Strand. Und der Junge nahm schüchtern ihre Hand. Doch als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen. Und es war Sommer. Es war Sommer. Erste Mal im Leben. Es war Sommer, das allererste Mal. Und als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen. Und es war Sommer. Es war Sommer, das erste Mal. Ja, auch Udo Lindenberg versuchte auf den Jugendsex später aufzuspringen, und zwar mit dem Lied Nina, Textprobe. Du bist erst 14 und darfst nicht bei mir bleiben. Schade, dass du noch nicht 16 bist. Ja, soweit Udo Lindenberg. Aber damit sind wir schon bei einem Thema, das uns noch eine Extrasendung wert sein wird. Schlager in den 70ern zwischen Fortschritt und Reaktion. Zum Schluss, oder vielmehr zum Vorschluss unserer heutigen Sendung, spielen wir eine frühe Hymne an die Autonomen, Der schwarze Mann auf dem Dach von Manuela. Ja, und das Lied ist sehr kratzig, kommt auch aus meinem Plattenschrank und da wurde auch schon auf einem Mr. Hit von Telefunken gespielt. Ganz ekliges Zeug, ne? Wenn er durch die Straßen fährt, schau ihm alle nach. Und ein jeder wünscht sich was, sieht man ihn hoch auf dem Dach. Kleine Wünsche, große Wünsche, jeder hofft auf dich. Doch ich hab nur einen Wunsch, ich möchte ihn so gern wiedersehen. Der schwarze Mann auf dem Dach, der winkt herunter und lacht. Er grüßt mir zu und er schwenkt seinen Hut. Der schwarze Mann auf dem Dach hat mich verliebt gemacht, denn es gefällt mir kein anderer so gut. Doch am nächsten Morgen schon klopft es an der Tür. Wer hätte das gedacht? Da steht er lachend vor mir. Rosen hat er auch dabei, wenn das kein Zufall ist. Und er fragt mich, sage mir, ob du heute Abend frei für mich bist. Der schwarze Mann auf dem Dach, der winkt herunter und lacht, er grüßt mir zu und er schwenkt seinen Hut. Der schwarze Mann auf dem Dach hat mich verliebt gemacht, denn es gefällt mir kein anderer so gut. La, la. Mann auf dem Dach, der Winter rennt und lacht, er grüßt mir zu und er schwenkt seinen Hut. Der schwarze Mann auf dem Dach hat mich beliebt gemacht, denn es gefällt mir kein anderer so gut. Hey, hey! Der Eins, das vom Katalog, mit Jim, von mich. Oh, sie ist so sweet, sie ist so cute. Ja, soweit Manuelas Gruß an unsere autonomen Freunde und Freundinnen und das hier jetzt als Vorgeschmack auf unsere Aufarbeitung der 70er Jahre. Ja, das ist natürlich Howard Carpendale, oder ist das nicht? Der ist es und der hat ja heute immer noch eine große Wirkung. Wirkungsbreite. Ja, ja, genau. Große Am Mikrofon verabschieden sich Volker Heise und Volker Gunzke. Reuterplatz, ganz klein in der Garistraße. Von Wolfram Haag, der das Mikrofon nun an Bea Nutnagel abgibt. Tschüss, bis zum Kunstrauschen Magazin am Donnerstag um 19.05 Uhr hören wir uns wieder. Werbung. Es wäre einfacher, die Bücher zu nennen, die Sie nicht bei uns bekommen. Buchhandlung Kiepert. Einfach gut sortiert. Ganz groß am Ernst-Reuter-Platz, ganz klein in der Garistraße. Scene. Es geht! Zeit Zu Kerosin an diesem lauwarmen 2. Mai-Abend begrüßt euch Björn Notnagel. Guten Abend. Schöne, eingeschlagene